Weiter geht's bei mir mit einer neuen Ausgabe des Synchronsprecher-Interviews. Bei mir zu Gast diesmal der großartige Benjamin Völz. Seine Stimme kennt ihr als Matthew McConaughey, David Duchovny, Keanu Reeves, Charlie Sheen, James Spader und vielen mehr. Hallo Benjamin. Hallo, grüß dich. Benjamin, wir starten direkt, oder? Ja. Wie bist du zum Synchronsprechen gekommen? Ja, na hör mal Tom, das war also so, ich habe schon früh angefangen als Kind. Ist meine Stimme so normal? Nein. Aha. Ja, also du meinst dann lieber so, ne? Genau. Okay, alles klar. Wie ich zum Synchronsprechen gekommen bin. Ganz genau. Mhm. Ja, ich habe früh angefangen, als Kind Theater zu spielen. Und da sind dann auch Leute so vom Rundfunk aufmerksam geworden und haben gefragt, ob man was sprechen kann. Und dann kam Synchron eigentlich erst so ein bisschen später, so mit 12. Okay. Weißt du vielleicht noch, was deine erste Rolle war? Also meine erste große Rolle war, dann muss ich ja 13, 14 gewesen sein, war die Tolkiene Hexe in ihrem fliegenden Bett. Ja. Da habe ich einen Jungen gesprochen, also ich denke mal, da muss ich so, ja, 13, 14 gewesen sein. Und parallel oder davor, daran kann ich mich jetzt nicht mehr genau erinnern, war die Peanuts. Okay. Da habe ich den Schröder gesprochen, der immer am Klavier saß. Was fällt dir denn bei deinem Beruf persönlich leicht und was eher nicht? Persönlich leicht fällt mir Arbeit, wenn es in einem tollen Team ist, wo es Spaß macht und wo man konzentriert arbeitet. Das ist immer sehr angenehm. Und da fällt die ganze Arbeit dann auch überhaupt leicht. Und schwer, was mir schwer fällt, ist, glaube ich, so eine gewisse Monotonie, die sich vielleicht irgendwann mal einschleicht, wenn man die ganze Zeit so alleine aufgenommen wird und man hat keinen Partner und man spricht da sein Ding durch. Da wird es manchmal so ein bisschen absurd, da kann ich dir nachher noch was drüber erzählen, wenn du mich nochmal dran erinnerst. Ja, du hast ja auch schon über 500 Sprechrollen. Ist das dann denn wirklich auch die Gefahr, dass sich da eine Monotonie einschleicht? Nee, pass auf, dann erkläre ich es dir doch jetzt. Also, ja, genau. So. Was ich meine ist, jetzt habe ich zum Beispiel jetzt, nachdem Two and a Half Men zu Ende gegangen ist, oder der Charlie Sheen rausgegangen ist, habe ich diese Serie Anger Management gesprochen, oder spreche die. Und da war es halt unheimlich oft so, oder da war es in der ersten Staffel so, dass wir eine Woche lang hintereinander halt immer Charlie aufgenommen haben. Von morgens um 9 bis abends um 18 Uhr oder 17 Uhr. Charlie, Charlie, Charlie, Charlie. Und wir haben uns dann gefragt, warum wir dann kurz vor der nächsten Staffel haben wir uns gefragt, wieso ist das so stressig und so anstrengend oder warum nervt es irgendwann. Und das ist diese Monotonie, die ich meine. Wenn man irgendwie den ganzen Tag immer nur 220 Takes von sich selbst hört oder auch die anderen, die hinten sitzen, das hören, kann es einfach mal sein, dass man sagt, irgendwie machen wir jetzt eigentlich andauernd dasselbe oder ist das jetzt, mache ich hier irgendwas falsch? Ja. Weil sich so eine Monotonie einschleicht. Und jetzt haben wir bei der letzten Staffel haben wir angefangen, immer nur noch halbe Tage zu drehen und das ist sehr, sehr angenehm. Da trifft man dann auch mal einen Kollegen und dann ist das nicht so eine Fließbandarbeit, wo man nachher das Gefühl hat, ich weiß überhaupt nicht mehr, was ich heute eigentlich synchronisiert habe, sondern ich habe einfach nur die Keks runtergeackert. Jetzt bei Anger Management? Ja. Macht ihr jetzt nur noch halbe Tage? Ja. Okay. Und das ist schön, das ist für alle schön. Also das ist dann irgendwie, dass manchmal fallen einem solche Sachen auch gar nicht so richtig ein oder auf. Und erst später sagt man, stopp mal, warum machen wir uns eigentlich hier das Leben so schwer und haben den ganzen Tag dann nur mich? Das ist ja irgendwie furchtbar, das geht ja auch auf die Ohren. Da fehlt, glaube ich, bei allen die Abwechslung dann im Studio, oder? Genau, das meine ich eigentlich auch. Das ist also das, was mich nervt oder das ist so ein Nervfaktor, den man eigentlich auch abstellen kann und ein Aha-Erlebnis, dass wir dann plötzlich gesagt haben, genau, das ist es. Das macht den Unterschied. Da kommst du dann gerne zur Arbeit und sagst nicht irgendwie am Donnerstag, oh Gott, morgen nochmal so ein Ding und. Ja. Und dann muss ich ja dazu noch sagen, will jetzt hier die Serie nicht schlecht machen, aber, naja, dann ist es auch, sind die Storys auch so ein bisschen einfach, gleich. Und er spielt auch viel gleich oft und das wird dann manchmal so ein bisschen öde. Gibt es denn eine ganz bestimmte Rolle, die du gerne mal sprechen würdest? Oder gibt es auch so Sachen, wo du sagst, nee, das spreche ich nicht, das mache ich nicht? So überhaupt, meinst du? Genau, ganz generell. Also, du hast doch das auch schon Kollegen von mir gefragt, ne? Richtig. Ja, also, ich habe ja Oliver gehört, Oliver Mink, und habe versucht, ihn zu hören. Und der sagt das eigentlich auch. Das sagen, glaube ich, auch ganz viele. Also mit Horrorfilmen habe ich ein bisschen Schwierigkeiten. Nee, nicht ein bisschen. Totale. Ja, finde ich irgendwie, nee, ist nicht so, wäre überhaupt nicht so meins. Nein, und woran liegt das? Vielleicht auch diese Geschichten, die, ach, ich brauch's einfach nicht. Es geht mir, ich merke, dass mir sowas aufs Gemüt schlägt. Okay. Und die Bilder, die werde ich dann irgendwie auch so schnell nicht los, oder die, das geistert in meinem Kopf, ich habe keine Lust dazu, oder vielmehr, es hat sich jetzt Gott sei Dank nicht so oft ergeben, weil nicht so viele von denen, die ich spreche, dann richtige Horror. Es geht auch, glaube ich, um die Klasse des Horrorfilms. Also wenn so ein C-Splatter-Movie ist, dann finde ich es einfach nur furchtbar. Ja, das ist bestimmt anstrengend auch. Ja. Ich habe jetzt von Eric Barner, den ich auch spreche, den mag ich echt gerne. Ja. Der hat jetzt so einen Film gedreht, der hieß Erlöse uns von allem Bösen, glaube ich, oder so. Genau, Erlöse uns von dem Bösen. Ja, und den habe ich mir davor angeguckt. da habe ich auch schon Schwierigkeiten mit. Also ich habe mir den angeguckt, vorher den Film. Naja, und dann kommen halt so Szenen, die, ich weiß nicht, ich brauche das einfach nicht mehr, wenn ein kleines Kind ins Bett geht und dann fängt an, eine Spieldosenuhr zu spielen oder ein Clown fängt an zu lachen oder sowas. Das haben wir alles schon gesehen, oder ich habe das alles schon gesehen, und so Neuaufgüsse sind manchmal für mich dann auch irgendwie eigentlich öde, weil man es schon mal gesehen hat, aber andererseits erzeugt es immer wieder denselben Effekt, dass man sich irgendwie furchtbar gruselt, oder dass ich es einfach irgendwie, geht mir irgendwie dann in die Substanz. Ja, das zeigt aber auch, dass du dich dann mit der Rolle so richtig reinbegibst in die Rolle, in die Filme. Ja, wobei das ist halt, ich gucke ja, wenn ich einen Film gucke vorher, sehe ich ja das Ganze, habe ich ja das Ganze, irgendwie die ganze Geschichte. Meistens ist es ja so, dass du, also ich ins Atelier gehe und dann ist meine Rolle sozusagen rausgezogen. Und ich sehe gar nicht das Drumherum von dem Film, sondern ich sehe vielleicht nur, es kann ein Horrorfilm sein und ich spreche vielleicht nur Familienszenen mit meiner Frau, wo ich mich streite oder irgendwas, und der Horror findet auf einer ganz anderen Ebene statt. Ne? Ja. Das gibt's ja auch. Klar. Kommt ja darauf an, wie die Geschichte erzählt ist. Aber in dem Film war es halt so, dass, das hätte ich gar nicht so gesehen, wenn ich nur meine Rolle gesprochen hätte oder nur beim Synchronisieren gesehen hätte. Okay. Es kommt das dann öfter vor, dass du rein aus Interesse dir vorher die Filme oder die Serien anguckst? Ja. Ja, wenn es ein großartiger Film ist, natürlich irgendwie. Wir haben jetzt gerade den Interstellar gemacht. Ja. Und da sind wir dann nach London geflogen und haben uns den angeguckt, haben dann irgendwie auch mal Synchronteams aus anderen Ländern gesehen und getroffen. Und der wird dann vorgeführt, weil der dann natürlich auch so geheim ist, dass die definitiv nicht wollen, dass irgendwo irgendeine normale Kopie in eine Synchronfirma geht, sondern wollen, dass alle Leute kommen, sich den ansehen und dann mit dem Bild, das sie dann im Kopf haben, den Film synchronisieren. Oha, das ist ja auch interessant. Das ist fast wie ein Coaching. Danach steht jemand da und erklärt auch den tschechischen und italienischen und französischen Synchronteams irgendwie, wir möchten gerne, dass die und die Rolle an der und der Stelle verzerrt ist, und achten Sie bitte darauf, das gibt halt Anweisungen für nicht nur jetzt für Schauspieler oder Regisseure, sondern auch gerade besonders natürlich für Tonleute und Texter. Du hast Interstellar angesprochen. Ist es denn ein Unterschied, wenn man solche großen Produktionen spricht im Vergleich zu Serien oder vielleicht auch Nebenrollen? Ja, klar. Also man merkt das schon sozusagen, das ist der neue Christopher Nolan-Film. Naja, man merkt es an der Zeit, die man noch hat, ne, vielleicht. Also wir haben das irgendwie sehr sorgfältig machen können, das ist ja schön. Also wenn es einfach nur darum geht zu sagen, hey, war das jetzt, sind wir alle jetzt happy, und ja, gut, dann weiter. Jemand fällt noch was Kreatives ein oder sagt, ha, könnten wir hier nochmal den Text kurz ändern, und dann überlegt man, und dann hat man eben auch Zeit überlegen, ja, dass man das Adäquate gefunden hat. Wie hat dir der Film denn gefallen abschließend dazu? Gut. Hat dir gut gefallen? Mhm, sehr gut. Ich habe einfach auch für Familiengeschichten habe ich natürlich auch irgendwie ein Fable. Die fand ich schon gut. Die Vater-Tochter-Geschichte ist schon irgendwie klasse erzählt. Irgendeine Kritik habe ich gelesen, wo die auch jemand gesagt hat, was ist eigentlich mit dem Sohn, mit dem Bruder? Und ja, die wird wirklich so ein bisschen nebenbei behandelt, aber nee, der Film hat mir im Ganzen schon gut gefallen. Und Matthew McConaughey mag ich sowieso gern. Gibt es denn vielleicht einen bestimmten Charakter oder Figurentyp, auf den du gern von den Studios besetzt wirst? Also, dass ich sozusagen, ich möchte wahnsinnig gerne jetzt die romantischen Liebhaber sprechen oder so, nein. Ja. Meine Stimme hat sich auch verändert. Ich kann ja irgendwie heute auch keine hitzenden Teenager mehr sprechen. Ich habe irgendwann neulich ein Stück gesehen von, ich glaube, der Toten Dichter. Au, Backe. Da haben aber alle jetzt eine andere Stimme von denen, die mitgesprochen haben. Ja. Weiß ich jetzt nicht, Oliver Rohrbeck, Nico Böll, Andreas Fröhlich und so. Und das merkt man schon. Und sowas wäre natürlich irgendwie unglaubwürdig oder auch peinlich oder unnötig, weil heute gibt's halt auch junge Kollegen und die machen das prima, die neuen Filme, die es halt gibt. Es gibt ja auch dann irgendwann einen Club der Toten Dichter, ich meine jetzt kein Teil 2, sondern einfach nur ein adäquates Teil, das es irgendwann mal gibt und da werden wir ja nicht dann irgendwelche Schüler sprechen, sondern muss wahrscheinlich die Lehrer oder den Direktor womöglich. Was ist denn für dich so der größte Unterschied zwischen realen Filmen und sowas wie Zeichentrick? Weiß ich nicht, vielleicht fällt mir eigentlich nur ein Garfield-Film ein, wo ich eine Katze gesprochen habe, so eine animierte Katze. Sonst hast du gar nicht groß Zeichentrick gemacht, ne? Bitte was? Sonst hast du gar nicht so groß Zeichentrick gemacht, ne? Nee, ich habe sehr lange mit Oliver Rohrbeck, Stefan Krause und Nico Böll und Dorette Hugo haben wir Geisterjäger gesprochen, Real Ghostbusters oder wie hieß das? Also das war in den 80ern. Ja. 120 Folgen oder irgendwas. Das war Zeichentrick, aber auch nicht jetzt so diese Art von, das war mehr so der Fernsehdurchschnittszeichentrick. Da gibt's ja nochmal einen Unterschied dann auch zwischen solchen großen Produktionen, wo dann auch, wie bei Interstellar, einfach mehr Zeit ist. Ja. Ich glaube ja, solche Disney-Filme, die haben ja nun ein extremes Budget und da hängt ja auch ein wahnsinniges Merchandising-Teil dahinter. Ja. Und die überlassen ja dann nur gar nichts dem Zufall. Und ich schätze mal, sowas würde mir dann auch schon wieder weniger Spaß machen. Also wenn es dann auch so, ja, irgendwie, wenn es dann so diktatorisch wird, dass es irgendwie auch irgendwie unkreativ wird, dann fände ich es auch merkwürdig. Aber Zeichentrick fand ich so einen Wallace und Gromit, den ich gesprochen habe. Knetfiguren. Und dann halt auch dieses, was ich gerade sagte, mit Garfield, der Katze. Habe ich so eine Nebenrolle, oder nein, vielmehr so eine, das war eine Doppelgängergeschichte, Garfield und ein, der Prinz und der Bettelknabe, genau, mehr oder weniger diese Geschichte, und da habe ich halt die Edelkatze gesprochen, den Prinz, und das ist schon lustig, also so computeranimierte, lustige Teilchen zu synchronisieren, die dann auch mal durch einen Briefschlitz gesteckt werden oder irgendwas, da kann man natürlich auch viel machen, was man sonst im realen Film nicht machen kann, an Lauten und Quatsch und ja, du hast gerade die Disney-Filme angesprochen, da hängt halt ein riesen Merchandise hinter, viel Budget und auch viel Werbung. Deshalb werden ja oftmals auch Prominente besetzt einfach nur. Ja, genau. Was hältst du denn davon? Ja, also es gibt, man muss da glaube ich einen Unterschied machen zwischen Schauspielern oder prominenten Schauspielern. Nein, stopp. Man muss einen Unterschied machen zwischen Leuten, die es gut können und Leuten, die es nicht gut können. Und ich finde zum Beispiel Papi Kerkeling auf Kung Fu Panda wunderbar, ganz, ganz, ganz wunderbar. Und klar könnte man auch einen Synchronsprecher finden, der das genauso drollig und wunderbar macht, aber Harvey Kerkeling wäre dann halt, was weiß ich, bei Markus Lanz in der Sendung oder kommt dann zum Morgenmagazin oder macht dann auch irgendeine Tour, wo dann immer der Aufhänger auch ist, dass man über irgendeinen neuen Film spricht. Aber es gibt dann halt auch so Promisprecher, wo das so ein bisschen in die Richtung geht, wo ich auch neulich in der Zeitung gelesen habe, gewinnen Sie eine Synchronrolle in dem und dem. Ja. Also das ist dann so, okay, dann hat irgendein Leser von der Zeitung, sagt dann, Mensch, da eben dieser kleine Regenwurm, der da jetzt zweigeteilt ist, das war ich. Oder irgendwie, aber es gibt ja auch so, weiß ich nicht, so Moderatorinnen, sage ich mal, oder Dschungelcamp, Mitarbeiter, die dann irgendwie synchronisieren und das ist manchmal auch öde. Ja. Ich glaube, öde ist halt mein Lieblingswort. Ja, warum nicht? Aber warte, irgendwas wollte ich dazu noch sagen. Ach, vielleicht das mir noch später. Sprichst du denn lieber alleine oder mit den Kollegen? Hat sich schon angedeutet, dass du lieber gemeinsam vor dem Mikrofon stehst. Ja, das kommt total darauf an. Also, was ich dir vorhin erzählt habe von enger Management, es ist jetzt auch nicht nötig, dass ich da mit jemandem stehe, sondern das kann ich auch ganz gut dann alleine machen. Man muss halt nicht nur so endlos viel machen. Aber es gab Serien, wo ich das absolut wichtig fand und gut fand. Aber das waren auch pro Serie dann meistens nur ein oder zwei Leute. Fällt mir natürlich Two and a Half Men ein. da habe ich, glaube ich, die meiste Zeit mit Viktor Neumann zusammen synchronisiert. Ja. Weil das auch lustig ist, wenn man dann auch mal eine Pause hat. Oder wenn man dem anderen sozusagen, das nennt sich Ansprechen, dass man, wenn man da sitzt und Zeitung liest und er antwortet quasi auf einen Satz, den man im Text zuvor gesagt hat, man einfach den Satz nochmal ihm sagt, kurz bevor er seine Aufnahme hat, dann ist man halt füreinander da und ja, und lacht zusammen. Und der Vorteil ist natürlich, wir haben uns oft auch die Szene schon mal angeguckt. Bei Tuna Half Man ist es nur nicht so, dass das irgendwelche spektakulären Szenen wären, die man vorher sehen muss, um alles zu begreifen. Na klar. Aber dann ist es vielleicht einfach, dass es in einer Szene, in einem Gespräch, in einer typischen Alan und Charlie-Situation dann vielleicht irgendwann eine Drehung oder ein Twist kommt und die endet dann ganz anders. Und so ist es immer schon mal ganz gut, wenn man das vorher weiß oder gesehen hat. Dann kann man darauf reagieren und wenn man die Zeit hat, ist es immer sehr schön, wenn man dann zu zweit oder zu dritt oder vielmehr man ist zu viert oder zu fünft im Atelier mit der Cutterin, dem Tonmeister und dem Regisseur. Ja. Gab es denn bereits ein ganz besonderes Erlebnis für dich, im Positiven als auch im Negativen? Ja, vielleicht ist das, ja, da könnte ich dir jetzt gleich weiter erzählen, eben genau, das wollte ich dir auch vorhin eigentlich noch sagen. Klar. Als wir irgendwie zu Uno Half Man gesprochen haben, eben Viktor und ich zusammen, und war dann auch so eine Situation, wo die irgendwann sagten, ja, mittags möchten wir ganz gerne noch einen wichtigen Trailer aufnehmen, den müssen wir kurzfristig machen. Da habt ihr dann irgendwie eine Viertelstunde oder eine halbe Stunde länger Pause. Okay, alles klar. Und wir kamen dann irgendwann zurück und die machten den Trailer für Saw, also Säge, also Säge Teil 5 oder irgendwas. Und da sitzt man dann so draußen und wir hatten unseren Kaffee und die Tür war so, vom Regieraum war so leicht angelehnt und du hörtest eigentlich nur grausige Schreie. Ja. Fürchterliche Schreie, wo Leute irgendwie aufgebohrt werden und dann muss dann der Regisseur solche Sachen sagen wie, hey, noch ein bisschen mehr Verzweiflung oder kannst du es noch ein bisschen mehr tropfen lassen oder keine Ahnung. Und das wollte ich dir eigentlich mal noch sagen. Das war so ein Erlebnis für mich, wo ich dachte, das ist es halt, wenn es immer so reduziert wird, dass diese Filme eigentlich nur auf dieser Notsituation für Menschen und verzögerte Humanschlachtung hinauslaufen, dann ist das irgendwie nichts für mich. Und wenn du das einfach so mal hörst, pur, ohne Bild, was die Leute da gerade machen und was du da so für Emotionen erzeugst, aber auch irgendwie bei dir selbst hinterlässt, ja. Ist ja vorwiegend negativ. Also das war so der Grund. Das wollte ich dir noch sagen, um Punkte herauszufinden. Gerade bei Saw ist es ja so, dass sich das eigentlich von Teil zu Teil nur noch steigert. Ja, oder halt auch immer, also die Dramaturgie ist auch irgendwie so sackgassenmäßig, ne? Es läuft immer darauf hinaus und es ist so sinnlos. Eigentlich. Egal. Ja, weiter. Ja. Wie siehst du denn den Stand und die Entwicklung der deutschen Synchronbranche? Als, der Standard ist groß, das Können ist auch groß, und ich meine wirklich alle, und die Bezahlung ist schlecht, und ich meine ganz besonders alle. Es ist ja irgendwie auch so, war mal mein Thema, oder ist mein Thema, oder ist auch einfach, ich finde halt einfach, dass Synchron, auch gerade wenn man so sich überlegt, wir sprachen ja vorhin von Disney und Merchandising und so, was da auch dann so im Nachhinein für Beträge, um was es da geht, im Nachhinein beim Verkauf und Vertrieb und Vermarktung von diesen Filmen, dann ist eigentlich der Kostenaufwand für die Synchronisation in Deutschland erschreckend niedrig. Was halt teilweise noch, ich meine, richtens einer Firma oder einem Studio wirklich wichtig ist, und ich meine so amerikanischen Filmstudio wirklich wichtig ist, werden die einen wichtigen Film auch nicht in eine Billigsynchronfirma stecken, aber trotzdem, selbst bei den etablierten Firmen, ist es eigentlich zu, im Vergleich zu dem, worum es geht oder wie groß der Kuchen eigentlich wirklich ist, lächerlich klein verteilt. Das hast du ja auch schon mal, damit bist du ja auch schon mal in die Öffentlichkeit gegangen und hast auf das Gehalt der Sprecher hingewiesen. Ja, ich habe halt für meine Gage gekämpft und das zieht sich schon eine ganze Weile hin, dass die Sprecher gerne besser bezahlt werden würden. Und was ich irgendwie zum Schluss für mich rausgefunden habe, ist, dass man es doch irgendwie individuell machen muss oder tut. Und ich habe für mich Lösungen gefunden, wie ich das mache, aber das ist irgendwie eigentlich auch keine Lösung für die ganze Branche, dass man sagt, oh, ich nehme jetzt so und so viel oder deswegen kriege ich vielleicht den einen oder anderen Job nicht und so, aber wir haben halt keine richtige Gewerkschaft und Synchronfirmen können von sich aus, glaube ich, das nicht einfach erhöhen, ohne die Angst zu haben, dass ihre Konkurrenzfirma A, B oder C dann sofort sagt, na, wenn die jetzt plötzlich so viel verlangen, machen wir es trotzdem noch zum alten Preis. Und solange da irgendwie keine Solidarität oder auch eine Art von Verständnis für die Gesamtheit der Branche ist, wird sich da auch nicht viel ändern, sondern kann das nur jeder für sich selbst regeln. Deswegen warst du ja auch im zweiten Akte X-Film nicht zu hören, richtig? Ja. Weil du gesagt hast, ich mach das nicht mit. Nee, weil ich gesagt habe, ich möchte dafür 20.000 Euro haben. Und da haben sie gesagt, bist du bekloppt? Und habe ich gesagt, nur dann nicht. Ja, aber da war es natürlich toll, da haben viele Leute, viele Kollegen, die dann zum Probesprechen gerufen worden sind, gesagt, nee, mache ich auch nicht. Oder haben gesagt, genau, nehme ich genauso viel. Das ist, damit kann man irgendwie vielleicht ein kleines Exempel statuieren, aber wirklich geändert hat das für die gesamte Branche nichts, nur für mich und für andere Kollegen, die vielleicht auch sagen, nö, würde ich nicht machen oder hatte eigentlich recht. Warum fängt man nicht an, einfach mal für ganz bestimmte Produktionen? Ich meine nicht, dass wenn ein finnischer Film synchronisiert wird, der irgendwie ein mini kleines Budget hat und ein toller Film ist, dann willst du ja auch nicht unbedingt groß dran verdienen, aber an Projekten, wo alle anderen außer der Synchronbranche verdienen, das finde ich irgendwie einklagenswert. Kann man ja auch mal wieder Interstellar ansprechen, der hat ja schon im Vorfeld so einen riesengroßen Hype und dann muss man überlegen, wie viele Leute gucken in dem Kino, wie viele Blu-rays und DVDs werden im Nachhinein noch verkauft. Ja. Und da sind die Synchronsprecher natürlich, sprechen ja die Hauptrollen, also von daher. Ja, also das ist halt, das ist halt ein Thema, wie gesagt, das habe ich für mich eine Regelung gefunden oder vielmehr die Firmen kennen das, dass ich immer darüber gerne spreche, was man dann macht und wie viel man dafür bekommen würde. Also, dass ich das quasi selbst im Vorfeld verhandle, aber andere machen das mit einer Agentur, finde ich auch okay, aber Punkt ist einfach nur, dass man da auch Unterschiede natürlich machen würde. Und wenn es eine wirklich große Produktion ist, dann kann man einfach da auch ein anderes Geld dafür bekommen, denke ich mal. Wurdest du denn schon mal anhand deiner Stimme erkannt? Ja, klar. Kommt öfter also, vor? Besonders schlimm, oder was heißt schlimm, also besonders auffällig war es, wenn ich mit Kollegen, mit denen ich irgendwas lange synchronisiert habe, irgendwo war und wir beide haben uns dann unterhalten. Also Viktor Neumann ist ein gutes Beispiel, da werden Leute schon hellhörig, wenn wir beide uns unterhalten und weiß nur über die Schule von unseren Söhnen, aber irgendwie die Kombination von zwei Stimmen erzeugt manchmal noch einen größeren Effekt. Und bei Franziska Pigula und mir war es auch so, weiß ich nicht, so wenn wir in Restaurants waren und sind zusammen essen gegangen, da haben uns dann Leute irgendwie gesagt, Entschuldigung, da ist das Agent Scully und Agent Mulder. Freue mich jetzt. Ist hier ein Fernseher an? Ja, und solche Momente sind dann auch ganz lustig oder kann das auch sein, dass sie dich nerven? Welche meinst du jetzt? Ja, wenn du so angesprochen wirst. Nein, gar nicht. Also dazu ist das auch wirklich, muss ich ehrlich sagen, auch zu selten. Wenn du dem, ich begegne dem freundlich, weil mir das so selten begegnet, aber was ich, mein Vater oder andere Leute, die so mit einem prominenten Gesicht in der Gegend rumlaufen, die haben es schon schwieriger. Also irgendwie, ich kann mir das schon vorstellen, dass das nervig sein kann, wenn man Nena ist oder so. Und da gibt es bestimmt Momente, wo du sagst, ja, danke, könnte ich einfach mal die Mülltüte wegbringen oder ich weiß es nicht. Also ja. Ja, und das hast du halt nicht, ne? Und irgendwo habe ich neulich auch gelesen, dass jemand sagt, das ist schon hart. Jetzt bin ich zwar der ich immer sein wollte, aber irgendwie werde ich überall erkannt und angesprochen und auf die Schulter geklopft und alle Leute denken, sie kennen dich schon so gut. Ja, das kann bestimmt unangenehm sein. Ja, und das ist halt bei Synchronsprechern nicht so der Fall. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn sie ab und an im Abspann erwähnt werden würden. Wolltest du bestimmt auch irgendwann mal fragen, oder? Ja, hätte vorkommen, hätte passieren können, ja? Ja, weißt du, jetzt mache ich mal Folgendes. Jetzt stelle ich dir mal eine Frage. Wie bist du eigentlich darauf gekommen, mit dem Synchron dich so zu beschäftigen? Ja, weiß ich nicht. Also das ist einfach so, dass die ganze Branche mich irgendwie total interessiert, weil ich ganz gerne auch hinter die Kulissen gucke von den ganzen Filmen. Hast du schon gemacht? Von den Serien. Wie bitte? Warst du schon bei Produktion mit dabei, klar. Jetzt bei Synchronproduktion wirklich da anwesend? Ja. Leider noch nicht. Warum nicht? Leider noch nicht. Das solltest du unbedingt mal machen. Ich habe das oft, dass Leute irgendwie ins Studio kommen und sagen, hier ist jemand von dem und dem und dann sind das irgendwelche Presseheinis oder Kunden oder so, aber wenn dich das so brennend interessiert, musst du einfach, glaube ich, mal den Firmen das sagen. Ne? Also ich meine, weil, wenn es dich so interessiert. Klar, also riesig, auch gerade diese ganzen verschiedenen Rollen und einfach das Sprechen. Ich mache das zum aber Beispiel du bist selber gerne. Jung. Hast du nicht früher dann eher so, weiß ich nicht, bist du durch eine Maya oder Wiki draufgekommen oder wie bist du zu synchron? Also wo hast du angefangen, Stimmen kennenzuwollen eigentlich so bei der Zeit, wo es losging auf RTL 2 mit den ganzen Anime, also Dragon Ball etc. Ah, ja, stimmt, ich habe deine Seite gesehen, ja, da kenne ich mich ja gar nicht aus. Ja, ne, bist ja auch nicht groß besetzt drauf. Nie, ich glaube nie, ich habe das aber, ich weiß, das sind die eigentlichen Mangas, ne? Ja, genau, die Verfilmung also von den Mangas. Manga, ja. Genau, richtig. Ja, und da fing es eigentlich so an, mich dafür zu interessieren auch. Ja. Und dann ging das halt immer weiter, man hat halt immer mehr so kennengelernt an Filmen und an Serien und man hat immer gedacht, wer steckt da eigentlich hinter? Wer macht die ganzen Rollen so? Wer spricht das? Wer schreibt die Texte? Ich kann mir das echt schwierig vorstellen. Ja, das ist natürlich eine Sache, die findet auch an anderen Stellen noch statt als in Synchronstudios. Ne? Also in Synchronstudios ist immer der Akt des Aufnehmens. Das ist der Moment, wo wirklich dann eigentlich das Fleischlichste passiert. Davor ist ja dann irgendwie der Text da dran gewesen und hat sich zu Hause sein mit dem Fernseher, hat sich so lange hingeknobelt, bis der Text passen könnte. Und dann in der Nachbearbeitung sitzen ja dann die Tonmeister und die Cutter, die sitzen ja auch wieder an anderen Orten. Aber gerade dieser Moment ist, also ich will damit sagen, eigentlich müsste man sich 4 Stationen mindestens angucken, um so einen Synchronbetrieb komplett zu verstehen. Es gibt ja auch die Aufnahmeleiter, die dann die ganzen Dispositionen, kennst du das? Ja, klar. Ja, die halt solche Sachen dann zusammenstellen. Das ist echt schon so ein kleiner Entwicklungs- oder Abwicklungsapparat für sich. Nicht uninteressant. Mhm. Ja, gerade auch, was du angesprochen hattest mit wenig Aufmerksamkeit. Ich finde einfach, dass die Sprecher mehr Aufmerksamkeit verdienen. Und wenn man das so ein bisschen machen kann, einfach mal, es gibt doch bestimmt so viele Leute, die sagen, Mensch, mich würde auch mal interessieren, wer steckt hinter dieser Stimme oder dieser Figur oder diesem Schauspieler? So, ja, ne? Oder ganz krass ist es, ich habe jetzt gerade, oder eins noch, ja, klar. Als ich Kung Fu Panda gesehen habe, weil ich vorhin von dem gesprochen habe, da standen dann halt zum Schluss, standen auch drin, was weiß ich, stand irgendwie H.P. Kerkeling, Gottfried John und weiß ich nicht, sage ich jetzt mal, ich weiß es nicht genau, Nina Hagen oder sowas. Und die anderen Sprecher, die Synchronsprecher, die normalen Synchronsprecher standen nicht da. Okay, Da dachte ich, oh Mensch, das ist ja ganz furchtbar. Das ist ja schlimm. Ja, also das hat auch was mit dem zu tun, wo du vorhin über die Prominenten gesprochen hast. Wenn es darauf hinausläuft, finde ich es natürlich irgendwie noch schmerzhafter. Und die andere Sache, da habe ich mit meinen Jungs Pinguine von Madagaskar gesehen. Und da kommt dann zum Schluss der Abspann und da stehen dann die ganzen amerikanischen Sprecher. Das ist ja auch schlimm. Und man auch sagt, das ist ja nun auch ganz bescheuert. Ich hätte nun wirklich gerne gewusst, welcher von Fanta 4 spricht welchen Pinguin. Und stattdessen, das steht dann wahrscheinlich auch irgendwann JWD ganz hinten. Aber in einem Abspann zu sagen, und das war übrigens Dave Dicky Becky und das war John so und so, ist ja auch wenig hilfreich. Aber mir ist nämlich aufgefallen einfach, dass diese, sag mal einfach, dass deine Generation sich dafür so oft interessiert, finde ich interessant. Ja, also ich sag mal so, ich mache es selber gerne, also so auf Fanebene. Also es ist selber sprechen, selber Dialogbücher schreiben und sowas halt. Wenn man sich da irgendwie eine kleine Szene nimmt oder so und da mitspricht, bin ich auch in so einem Fan-Dubber-Team drin. Und das macht auch einfach Spaß, sich so ein bisschen da reinzusetzen und einfach mit seiner Stimme halt zu spielen und sich zu verändern. So, das ist einfach das Interessante. Das passiert ja auch viel auf YouTube, da habe ich auch durch meine Söhne irgendwie Sachen gesehen, wo ich dachte, schon eine witzige, kreative Szene. Und da wird ja auch viel mit Stimme und Nachsynchronisation und Verarsche von Hobbits oder irgendwas. Und, genau, das gibt's, genau, das gibt's auch. Finde ich witzig. Also ich merke halt auch, weil du sagtest, Interesse, die dann ins Studio kommen und da sind und sich dafür interessieren und sagen, oh Mensch, und ich habe eine Seite und kann ich mal ein Foto machen und so. Das ist alles, ich würde sagen, das sind alles mit 20er. Ne? Mhm. Du leist Charlie Sheen deine Stimme. Wie stehst du denn zu seinen Eskapaden, beziehungsweise hat das Einfluss auf dich? Nein, eigentlich nicht, weil es tat mir irgendwie leid, als er so richtig abgestürzt ist oder so, mir so vorkam. Ich habe dann irgendwelche Videos im Internet gesehen. Da dachte ich auch, der hat ja nicht gerade Hemmung, sich irgendwie vor irgendeiner Kamera zu zeigen und irgendwelchen benebelten oder nicht ganz so gut durchdachten Stuss von sich zu geben. Aber egal. Das hat er halt gemacht und ich glaube, der lebt so oder lebt zeitweilig dann immer so, aber irgendwann muss er wieder Geld verdienen und macht dann irgendwas. Und von Anger Management habe ich dir ja vorhin erzählt, also das ist auch nicht unbedingt, glaube ich, das Schwierigste und Anspruchsvollste, was man als Schauspieler machen kann. Wie waren die Arbeiten an Two and a Half Men für dich? Warst du traurig, als Sheen ausgestiegen ist und somit auch dich um einen Job brachte? Am Anfang war die Dialoge waren halt lustig, die Situationen waren lustig, die Arbeit hat Spaß gemacht, aber man hätte auch aufhören können an der Stelle, übrigens, fand ich. Man hätte es auch irgendwie langsam zu Ende bringen können. Ich weiß nicht, ob es immer nötig ist, noch 8 und 9 und 10 und 12 Staffeln noch komplett zu machen, aber oder die 12T oder irgend sowas. Manchmal ist es auch gut, frühzeitig aufzuhören. Mhm. Oder wenn es am schönsten ist. Ja, das ist richtig. Sie hätten auf jeden Fall sich dann ein schöneres Ende schreiben können. Es wird ja jetzt tatsächlich noch gemunkelt, ich weiß gar nicht, ob du es weißt, dass... Ich weiß, was du sagen willst, ja. Dass Charlie Sheen... Und es ist auch, ich sag dir ganz ehrlich, es ist auch, ich würde jetzt auch, wahrscheinlich dürfte ich da nichts sagen, wenn ich irgendwas wüsste, aber ich weiß auch wirklich gar nichts. Deswegen kann ich dir sagen, dass ich gar nichts weiß. Ja, und, nee, ich hätte dich jetzt auch nicht gefragt. Nee, das ist auch ganz offiziell, also das ja. Kannst du, das rufe ich in die Welt raus, ich weiß es wirklich nicht. Ja. Unter uns könnte ich mir vorstellen, dass es auf jeden Fall passieren wird, weil wäre irgendwie doof, wenn man sich das entgehen lässt. Ja, also bei mir ist es auch so, dass ich nachdem Charlie ausgestiegen ist, mir noch irgendwie die nächsten 5, 6 Folgen angeguckt habe mit Ashton Kutcher und dann einfach gemerkt habe, dass es jetzt nur noch irgendwie richtig albern und es ist so abgehoben und irgendwie hat es keinen Spaß mehr gemacht zu schauen. Und wenn sie jetzt nochmal für die letzte Episode oder so Charlie zurückkommen, würde ich vielleicht nochmal einmal einschalten. Ja. Aber ansonsten. Aber das ist doch bei Akte X ähnlich gewesen. Ich fand das dann auch irgendwie merkwürdig, die hinteren Staffeln, die fand ich auch nicht mehr so spannend und prickelnd und vielleicht auch einfach nicht mehr so neu wie die ersten 4 oder 8, ich weiß es gar nicht mehr. Ich fühle das mal. Oft läuft sich auch sowas ein bisschen aus und dann auch irgendwann eben tot. Ja, das ist leider so. Sollte man vielleicht früher die Reißleine ziehen. Ja. Zum Beispiel, wer das gut gemacht hat, war zum Beispiel Lost, die Serie. Ja, die habe ich nicht gesehen. Hat von Anfang an gesagt, wir machen 6 Staffeln. Ja. Und selbst wo die Quoten bei der 5. und 6. Staffel überhaupt nicht mehr gut waren, haben die gesagt, wir machen das jetzt zu Ende, so wie es gedacht war. Ja, super, konsequent. Genau, dass man einfach so ein konsequent eine Serie startet. Ja. Und dann sagt, okay, dann reizt auch irgendwann. Mhm. War tatsächlich aber Anger Management ähnlich, hast du ja schon angesprochen. Dann, ja, nachdem... und ich denke auch, dass dass das kein ewiger oder kein Dauerbrenner wird. Ich schätze mal, dass wir auch irgendwann aufhören werden, weil ja. In Amerika ist auch... Ja. Kein Publikum groß mehr findet. In Amerika ist letztes Jahr ist es zu Ende gegangen. Ja. Kann ich mir gut vorstellen. Genau, mit der 100. Episode. Naja, okay. Also du kannst noch ein bisschen synchronisieren. Ich weiß nicht, wir sind glaube ich bei 70 oder irgendwas, ja. Du hast gesagt, Anger Management ist gefällt dir nicht mehr so gut. Liegt dir denn trotzdem so seine Figur oder wie er das spielt? Ist er wieder ähnlich aufgebaut? Ja, das ist es eben auch so ein bisschen. Also es ist halt auffällig ist es, dass er halt irgendwie, warte mal, wie war das ungefähr? Ich glaube die letzten 10 Jahre oder ja, ich glaube die letzten 10 Jahre hat er nur noch Rollen, wo er Charlie heißt. Ja. Charlie Sheen hat nur noch Rollen, in denen er auch als Rollenfigur Charlie heißt und irgendwie das sagt eigentlich alles. Also es ist irgendwie immer Charlie Sheen. Egal. Und klar, den kann ich dann da irgendwie oder den macht man eine Schublade auf und dann spreche ich und dann kommt, plötzlich ist Charlie Sheen dann Deutsch und so ist es eben. Aber es ist nicht so, dass da irgendeine Schublade plötzlich aufspringt und irgendein völlig neuer Kasper rauskommt und ich sage, Mann, oh Mann, was ist das denn? Das ist ja ungewöhnlich. Ja. Und das geht mir halt bei anderen Schauspielern so. Ja, das stimmt. Ich muss dazu sagen, ich finde Anger Management, es gibt wirklich ein paar Episoden, die sind wirklich lustig. Also die sind gut geworden. Ich habe mir noch keine einzige angesehen. Ja. Also ich bin da so eine alte Filmgurke. Wenn eine Serie doof gefilmt ist und einfach zu sehr und diese Dekoration, ja, die Sitcoms, zu theatermäßig, ja. Und es gibt keine einzigen Shots draußen oder irgendwie auch mal irgendeine Abwechslung. Und es ist immer entweder nur Gefängnis, Therapieraum bei ihm zu Hause oder in der Küche bei ihm zu Hause, dann fängt es an, mich wirklich zu langweilen. Oder in dem Moment achtest du auf die Geschichten und auf die Dialoge. Und das ist das, was eben offensichtlich der große Unterschied zu Two and a Half Men war. Denn Two and a Half Men hatte auch nur eine Küche, ein Wohnzimmer, ein Schlafzimmer und manchmal noch irgendwelche anderen Bürogänge oder Hauseingänge oder was weiß ich. Aber die Dialoge waren halt geil. Und es waren halt schöne Situationen. Ja, wie gesagt, also ein paar Folgen sind wirklich so 0815, aber es gibt auch wirklich so ein paar, da die machen wirklich Spaß. Also ist jetzt, das kann man so. Guck ich mir mal eine an. Ich kann das Zeug nicht sehen, weil es halt auf irgendeinem Pay-Sender, glaube ich, läuft. Aber das ist ja auch erstaunlich, wenn du dann in irgendeinen Großmarkt gehst, dann liegen ja dann auch schon irgendwelche DVDs da. Da muss ich dann überlegen, wenn sie irgendwann mal 7 € kostet, dann nehme ich sie mir mit und gucke mir meine 2 Folgen an. Ja, also ich habe mir die 3 Staffeln alle gekauft. Also wie gesagt, es ist nicht mehr so gehaltvoll und so, das ist klar, aber ich finde es ganz unterhaltsam. Kann man ganz gut gucken. Und es ist auch gut synchronisiert, wo du sagst, ist nicht so ganz so deins, aber es ist trotzdem wirklich gut synchronisiert und du schaffst es ja auch wirklich so, dieses Timing einfach drauf zu haben. Ja, danke. Also, aber kann ich auch, gebe ich gerne so weiter, weil, wie gesagt, Synchron ist auch Teamarbeit und ja. Schön, wenn das eine Aufwertung gewesen ist, weil ich fand es im Original, wie gesagt, ich sehe das erstmal im Original und fand es nicht so neu und lustig und ungewöhnlich, oder? Ja, dazu muss man auch noch sagen, dass ich Charlies Stimme im Original wirklich ranzig finde mittlerweile. Ja, ich weiß, was du meinst. Der spricht ja, da denke ich nur, oh scheiße, sofort wieder umstellen. Ja, pass auf, ich hatte dir doch mit dieser Monotonie was erzählt, ne? Genau. Das ist genau das auch, weil es ist immer so, er spielt dann auch immer wieder so ähnliche Abläufe von Szenen, wo er sich dann aufregt oder macht bestimmte Gesten und so. Und also es ist so, ich kann einerseits nicht das irgendwie jetzt neu bedienen. Ich kann jetzt nicht irgendwie anfangen, an der Stelle zu sprechen wie SpongeBob Santiago Ziesma. Aber ich muss es ja so machen, wie er es vorgibt. Und deswegen habe ich dann irgendwann den Eindruck, ey, sag mal, ist das nicht unheimlich öde, was ich hier mache? weil es irgendwie wieder dasselbe ist, wie ich, was weiß ich, vor 50 Takes schon mal gemacht habe. Ja, und klar, irgendwo schon. Das ist sogar fast noch schlimmer als irgendeine schwierige Rolle. Ja. Also, du verstehst, was ich meine? Na klar. Okay. Dann beenden wir das Thema mal. Habe ich jetzt eigentlich schon viel zu viel Aufmerksamkeit, so viel Aufmerksamkeit verdient das Thema eigentlich gar nicht, enger Management, aber okay. Aber na gut, okay. Machen wir das qualifiziert weiter. Also, seit langer Zeit schon bist du die deutsche Stimme von David Duchovny. Bei Akte X, einer seiner großen Serienrollen, und auch bei Californication. Verbindest du etwas mit ihm und den Formaten? Ja, ich fand das schön, dass er von der Rollenidee des Fox Mulder in die Richtung gegangen ist, plötzlich Hank Moody zu kreieren und zu spielen. Und ich schätze ja auch, dass er irgendwie den zweiten Akte X-Film, den ich da nicht gesprochen habe, auch sicherlich gemacht hat, um sich sein Californication mitzuproduzieren. Und das finde ich super, also dass er das gemacht hat, weil kann ich verstehen, wenn du irgendwie auf so eine relativ straighte Rolle, träumerische, straighte Agentenrolle, immer in denselben Outfits. Ach Quatsch, das tut ja Hank Moody auch, der läuft ja auch in demselben Outfit rum. Egal, also Uniform haben sie beide angehabt, aber er wollte dann einfach auch mal was Cooles machen oder eben auch die andere Seite von meinetwegen auch David Duchovny zeigen, ne? Ja. Anstatt immer nur schmallippig und träumerisch an die Außerirdischen zu glauben. Also der Typ hat ja auch wirklich Humor, muss man sagen. Ja, und ich finde auch, dass die Serie natürlich sich für Amerika auch ganz schön weit aus dem Fenster lehnt. Auf jeden Fall, also die trauen sich da eine ganze Menge. Ja, also das hat mir gut gefallen. Ich hatte zu Anfang auch so, kamen Leute auf mich zu und waren so ein bisschen irritiert. Ich dachte, was macht der denn da? Und das ist so, als hätte, kam mir fast so vor, als was weiß ich, als würden Eltern von ihren Kindern irgendwelche Nacktfotos entdecken, wo man so sagt, dass der jetzt sowas macht, hätte ich gar nicht gedacht, oder dass der da plötzlich sein Hintern in die Kamera hält. Und genau das hat mir eigentlich ganz gut gefallen. Ja, und das ist ja auch die Wandlungsfähigkeit, die dir zum Beispiel bei Charlie fehlt. Genau, das meinte ich ja auch. Also, dass du einfach, wenn sich mit den Rollen auch die Anforderungen oder auch die Richtung verändern, das ist einfach wunderbar. Und es ist ich glaube, das ist heute die Erkenntnis dieses Sonntags, dass ich rausgefunden habe. Es ist anstrengender, solche Sachen zu synchronisieren, die sich überhaupt nicht verändern, auf eine lange Zeit, anstatt Sachen zu synchronisieren, die vielleicht dich mehr fordern, aber völlig neue Türen und Facetten öffnen müssen. Wo du auch gefragt. Für mich persönlich gehört Californication zu den besten Serien aller Zeiten. Leider ist es mit der 7. Staffel vorbei. Hättest du dir gewünscht, dass es noch weitergeht? Und wie waren die Arbeiten an der Serie und mit den Kollegen? Cool. Lange Frage, lange Antwort. Ich fand's auch, wie vorhin erwähnt, fand ich es auch um eine oder zwei Staffeln zu lang. Also wahrscheinlich, wenn du sie magst, dann wirst du alles daran mögen. Aber irgendwann gab es auch dort Szenen, die ich irgendwie schon mal erlebt habe in ähnlicher Dramaturgie, also Entwicklung innerhalb der Geschichte, die irgendwie Parallelen hatte. Mhm. Wahrscheinlich ergibt sich das notgedrungen. Aber ich fand das jetzt auch in Ordnung. Es hätte auch eine Staffel früher sein können. Ja. Für meinen Geschmack. So hatte man zumindest noch so ein Ende, womit man leben kann und nicht wie bei der. Ich fand sogar dieses, ich glaube, das war die Staffel davor. Die fand ich ja, die hatte so ein richtig gutes Ende, wo er dann in den Sonnenuntergang fährt und das wird dann Bild oder irgendwas. Ja, das ist das Ende der 4. Staffel. Das Ende der 4. Uiuiui. Oh, genau. Ja. Und danach wurde ein Zeitsprung gemacht von irgendwie 5 Jahren oder 3 Jahren oder so. Ja. Und dann beginnt die 5. Staffel. Und dann kommt sein Sohn und so, ja, diese ganze. Genau. Ganze Geschichte. Ja, nee, ist in Ordnung und haben sie alles prima gemacht. Aber es gab irgendwo so einen Punkt dann scheinbar am Ende der 4., wo ich gedacht habe, ist eigentlich perfekt, eigentlich könntest du hier auch aufhören. Sagen ganz viele Fans sogar. Ah, siehst du mal. Ja, und das ist halt auch eine Serie, weil du fragtest wegen der Arbeit, das ist halt auch eine Serie, die extrem vom Team gelebt hat, obwohl die Synchronstudios sich manchmal geändert haben, aber der Autor und der Regisseur Marius Clarin ist eigentlich immer geblieben und hat das klasse gemacht, hat halt auch wunderschöne Dialoge geschrieben, die gut zu sprechen waren. Und ja. Ich hatte dann mit Oliver Mink und mit Claudia Lehmann, die Karen gesprochen hat, ja. Und Oliver Mink hat ja Charlie gesprochen, habe ich eigentlich meiner Meinung nach immer zusammen synchronisiert, ja. Das ist auf jeden Fall sehr. Das war dann auch so Tage, wie ich es eigentlich auch mag, wenn man mit einem Kollegen zusammen sich so Stück für Stück auch durch die Szenen arbeitet. Das ist eigentlich sehr angenehm. Hast du denn eine Lieblingsfolge oder eine Staffel, die dir besonders gefallen hat? Oder hast du es jetzt selber gar nicht so groß verfolgt? Weiß ich jetzt nicht so. Weiß ich ehrlich gesagt nicht so. Es gab ein paar Situationen, die fand ich einfach lustig. Oder habe ich nicht. Kann ich nicht sagen. Weil Henk ja bis auf Ausnahmen immer so die coole Sau bleibt eigentlich so, ne? Und immer wieder in alte Muster zurückfällt. Ja. Ja, aber weißt du, was ich meine, es ist so, es war dann, also das ist jetzt sehr insidermäßig, aber es war mir manchmal zu oft bei Karen wieder an die Tür geklopft und gesagt, hey, und kann der kleine arme streunende Hund wieder rein? Ja, genau. Und das war mir dann irgendwann war es mir das eine oder das zweite Mal zu viel. Mhm. Und ja. Aber die beiden haben halt auch, ich glaube, die beiden haben auch viel Spaß gehabt. Ich glaube, alle haben viel Spaß gehabt, das zu drehen, weil es auch für die Schauspieler lustig war. Ich kannte ja zum Beispiel die Schauspielerin von Pamela irgendwas von Marcy. Ja, Pamela Adlon. Ja, gar nicht. Ja. Gesprochen hier in Deutsch von der wunderbaren Vera Tells. Ja. Das fand ich wunderbar. Also die. Das war richtig gut, ja, stimmt. Ja, ich fand einfach, solche Figuren, das macht doch einer Schauspielerin Spaß. Wenn du sagst, das ist eine kleine Rotzgöre oder der Koksschlumpf. Koksschlumpf, genau. Ist doch super. Und Fleischmützchen. Ja, Fleischmützchen. Ja, und bei Charlie war es natürlich so, da war ich schon so mit diesem Charlie-Virus infiziert, weil ich ja, wie gesagt, die letzten 10 Jahre immer nur an Charlie Sheen als Charlie gesprochen hatte. Dass immer, wenn Oliver und ich dann eine Szene hatten und ich dann vom Drehbuch saß und gelesen habe, ich oft auch angefangen, Charlie-Texte zu sprechen, weil ich das einfach, das ist so Interest gewesen, dass ich immer da, wo Charlie steht, muss ich dann jetzt was sagen. Ja. Und hat dann Oliver gesagt, nee, hier, tipp, Hank musst du sprechen mit Charlie. Cool. Ja. Ist doch lustig. Auch als Matthew McConaughey bist du zu hören. Er gewann im letzten Jahr den Oscar als bester Hauptdarsteller in Dallas Buyers Club. Hat seine Entwicklung als Schauspieler auch Auswirkungen auf deine Arbeit? Ja, muss ich sagen. Da kommt es mir vor, als ob ich gleich ganz ernst werde. Aber ja, der hat eine tolle Entwicklung gemacht. Und warte mal, da fange ich an, dass ich dir sage, ich habe den, weiß ich nicht, wann komme ich gleich noch drauf, habe ich in die Jury gesprochen. Das ist also ein großer Film gewesen, Anfang der 90er wahrscheinlich oder Mitte der 90er. Und da war er schon gut, sehr gut. Und eigentlich ging das schon auch so ein bisschen in die Richtung von Rollen, die er heute spielt. Und dann habe ich mich durch diese ganzen 2000er Jahre, glaube ich, habe ich mich durch diese ganzen romantischen Comedies gedrückt. Ja. Also das war furchtbar. Das hört überhaupt nicht auf. Das geht ab 2000 irgendwann los und hörte auch erst in den 2010er Jahren auf mit dem ganzen Wedding-Planer und verliebt, verlobt. Genau. Und wie werde ich ihn los und zum Ausziehen verführt, Schatz zum Verlieben, Womanizer, diese ganzen... Und da hat er dann halt auch immer den dicken Maxen gemacht und da dachte ich, ist es das? Ist es wirklich das, was Matthew McConaughey jetzt ist oder so? Oder dementsprechend waren die Filme. Und dann hat sich das Blatt völlig gewendet und er fing an, wirklich ungewöhnliche Sachen zu machen. Ich fand ja schon den, ich habe einen gemacht, der ist, glaube ich, überhaupt nicht groß rausgekommen, der heißt Killer Joe. Der Film. Ja, und dann so Magic Mike fand ich auch ganz gut und dann Wolf of Wall Street fand ich gut. Aber, und du sagst Dallas Buyers Club, ja, aber richtig, richtig gut und richtig anstrengend und mir sehr gefallen hat die Arbeit an True Detective. Ich wollte es gerade sagen. Ja, das war für mich absolut, das war das Highlight des letzten Jahres irgendwie. Das auf jeden Fall. Im März habe ich die, glaube ich, synchronisiert und hat mir tierisch Spaß gemacht. Mhm. Ja, ist auch eine hervorragende Serie, die leider zu wenig kennen. Ja, aber weißt du, da fällt mir was ein, weil du das vorhin gesagt hast oder ich dir erzählt habe mit dem früh aufhören oder aufhören, wenn es am schönsten ist. Ja. Das Konzept von True Detective hat mir so gefallen, also abgesehen jetzt von den acht Folgen, die ich gesprochen habe, dass du sagst danach, die nächste Staffel wird mit anderen Leuten an einer anderen Stelle, vielleicht zu einer anderen Zeit und die Schreiber und alle möglichen Leute sind völlig frei von irgendwelchen Cliffhängern oder Serien oder Staffelenden, sondern können einfach munter sich eine neue Geschichte ausdenken. Geniales Konzept. Kreatives Konzept. Das stimmt, auf jeden Fall. Ist auch wirklich, man merkt das einfach, das ist richtig hochwertig gefilmt und Woody Harrelson auch dabei und es ist einfach. Ja, aber eine ganz, ganz tolle Serie und diese Titelmusik, weil du hast gefragt, ob gucke ich mir sowas an, ja. Habe ich vorher gesehen. Ich habe mir die ganze True Detective, diese erste Staffel habe ich mir angeguckt und das hat mich echt auch überhaupt nicht losgelassen. Und ja. Ich wusste auch im ersten Moment auch wirklich nicht, ich kann ja keinen Südstaatler-Akzent sprechen, aber ich muss was machen und dann habe ich den auch irgendwie halt unterschiedlich synchronisiert, weil das geht ja auch über eine gewisse Zeit und das hat mir auch tierisch Spaß gemacht. Und da hatte ich auch halt war ich mit dem Team zusammen, den habe ich zum Beispiel auch ganz alleine gesprochen, aber da war es richtig gut. Dadurch hatte ich irgendwie Zeit, mich da rein zu grooven, wie man so sagt. Ist ja auch so eine ganz besondere, richtig eigenständige Rolle irgendwie so, ne? Ja, ja. Und genau, und es war eigentlich auch gar nicht so nötig, dass ich jetzt große Dialogszenen irgendwie mit jemandem machen muss, weil der so nihilist ist und so in seinem eigenen Mikrokosmos schwebt und verhaftet ist, dass das völlig in Ordnung war, das alleine zu machen. Und da hat mir auch die Regie irre viel Platz gelassen und ja, es war schön, hat einfach Spaß gemacht. Mhm. Und meine ich eben, ist zwar anstrengend und man merkt, wenn die Sache vorbei ist, dass sie anstrengend war, aber es ist halt ein ganz anderes Gefühl, als wenn ich von nach einer, wie ich beschrieben habe, zu Anfang so einer richtig intensiven Woche von Anger Management, komischerweise. Mhm. Weil es dich auf eine andere Art schlaucht. Mhm. Und mich halt fordert. Ja, das Endprodukt kann sich auch wirklich sehen lassen, hören lassen, auch in der deutschen Fassung auf jeden Fall. Danke. Auch Adam Sandler hast du anfangs vertont. Weißt du, woran es lag, dass später Dietmar Wunder übernahm, beziehungsweise, dass du nicht mehr besetzt wurdest? Weiß ich nicht. Ich glaube, er hat doch davor schon, bevor er von anderen gesprochen, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Habe ich mich nicht so drum gekümmert. Ich weiß, dass ich den zweimal besprochen habe, ja. Mhm. Ja. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. In Bulletproof und Happy Gilmore. Ich verstehe, ja, aber müsstest du, das ist eigentlich eine Frage, die ich dir nicht beantworten kann, ja. Weil sie haben wahrscheinlich irgendwelche Leute getroffen, wo ich nichts damit zu tun hatte. Also ich glaube nicht, dass sie gesagt haben, Gott, war das schrecklich, nie wieder, sondern irgendwas hat sich ergeben oder keine Ahnung. Manchmal hat man ja auch so Pausen in so Sprecherbiografien. Das ist witzig. Also muss ich es besser erklären. Ich meine, dass man irgendwann mal, wenn man gesprochen hat, ganz zu Anfang, dann spricht man ihn nicht mehr und dann spricht man ihn wieder oder ich weiß es nicht. Es gibt so, gibt nicht unbedingt eine Regelmäßigkeit. Vielleicht bei Keanu Reeves oder so und David Duchovny. Aber manchmal gibt es auch Sprecher, die habe ich viermal gesprochen, dann hat die David Nathan dreimal gesprochen und dann hat ihn Dietmar Wunder zweimal gesprochen. Weißt du, also das ist so. Ja. Das ist manchmal auch, oder manchmal ist es auch abhängig davon, ob es in München gemacht wird oder nicht und wie viel Budget da ist und ob man sagt, wir fliegen ihn ein. Und das ist so, das ist produktionsbedingt und nicht unbedingt jetzt von auf meinem Mist gewachsen, dass ich gesagt habe, nie wieder diesen Adam Sandler oder so, kein Fall. Das ist halt für den Außenstehenden immer so, ach Mensch, wieso höre ich dann da jetzt wieder eine andere Stimme auf denselben Schauspieler? So, das ist immer, ja. Dann denkt man immer, okay, woran lag's jetzt so, ne? Aber ja, meistens kann einem das so wirklich keiner beantworten. Außer, dass es vielleicht ins andere Studio gegangen ist oder irgendwas. Ja, aber das ist ja auch subjektiv, wer welche Stimme passend findet. Der eine sagt vielleicht, das hat mir total gut gefallen, wie du den Adam Sandler gesprochen hast und irgendjemand sagte, ich kann keinen Film sehen, wo ihm Dietmar Wunder gesprochen hat oder irgendjemand sagt wieder, das war nur gut mit Dietmar Wunder oder das ist halt, das findet jeder für sich selbst raus. Ja, klar. Das ist natürlich im Ohre des Hörers wird das entschieden. Und ja, das ist halt, da hat jeder auch seinen Favoriten. Bei mir ist das selbst auch privat so, dass ich viele Stimmen oder viele Kombinationen super finde. Ja. Oder eben auch nicht. Oder auch nicht. Soll ich dir dazu was sagen? Weil mir gerade dazu was einfällt. Ja, gerne. Und das ist ohne jede Häme oder sonst was, sondern ich kann mich erinnern, dass der zum Beispiel Nicolas Böll, mit dem habe ich, ich weiß es wirklich nicht, vielleicht 1984 oder irgendwas, haben wir einen englischen Film synchronisiert, das war der sogar von James Ivory oder irgendwie so, Maurice hieß der. Und ich habe einen gesprochen, den ich auch, glaube ich, nie wieder gesprochen habe, aber Nico hat gesprochen Hugh Grant. Und das war, glaube ich, der erste Film von Hugh Grant oder der zweite Film von Hugh Grant. Und ich fand Nico einfach super zum Niederknien und genial. Und dann später hat ihn Patrick gesprochen, ne? Patrick Winchester. Ja. Ja. Finde ich auch gut. Ja. Also ich wüsste jetzt gar nicht, das hat sich dann etabliert. Und nur, also wenn ich jetzt zum Beispiel dann Regie führen würde, in einem Film, wo Hugh Grant mitspielt und ich sage, ich fand immer Nicolas Böll so toll drauf, würde ich jetzt trotzdem nicht sagen, wir nehmen jetzt Nicolas Böll, sondern sozusagen, na, die Leute kennen jetzt Hugh Grant, kennen jetzt Patrick auf Hugh Grant. Und das hat sich so etabliert, dass das komplett bekloppt wäre, dass man nur aus seiner eigenen Präferenz oder aus seinem Gefühl heraus eine Sache entscheidet, die sich eigentlich genau gegen diese Hörgewohnheiten der Zuhörer wendet und dreht. Wirklich kontraproduktiv. James Spader leist du auch schon ziemlich lange deine Stimme, auch in The Blacklist, einer US-TV-Serie. Was ist das für eine Art von Rolle und gefällt sie dir? Merkwürdige Rolle, ja. Ja, merkwürdige Rolle, aber da hat es eher auch was mit der Produktion zu tun, weil die so wahnsinnig schnell hinterm Original her fächelt und da sind die Produktionsbedingungen manchmal ein bisschen anstrengend. Mhm. Das hat sich auch geändert, dass diese Erscheinungsdaten oder hilf mir, die Veröffentlichungstermine. Die Sendetermine, genau, danke dir. Die Sendetermine irgendwie sich so dicht an die Originaltermine rangeschlichen haben, dass manchmal dann das ein bisschen absurd wird, wenn kaum das Drehbuch fertig ist und du musst schon anfangen zu sprechen. Mhm. Vorne sprichst du, hinten wird noch geschrieben. Ja, das kann ich mir wirklich vorstellen, gerade halt mit diesen ganzen Video-on-Demand-Anbietern, ne? Ja. Dass sofort einen Tag nach US-Ausstrahlung kannst du schon. Ja. Es ist wirklich sehr, sehr schnelllebig geworden. Ja. Bei einigen Sachen merkt man das, finde ich. Bei einigen Sachen auch nicht. Zum Beispiel Game of Thrones, finde ich, ist ein sehr hochwertiges Synchro, auch wenn ich weiß, dass es sehr schnell wohl gehen muss oder gehen müsste. Ja. Also das kann man dann schon wahrnehmen, wenn man drauf achtet. Vielleicht, wenn man drauf achtet. So. Na du, wahrscheinlich. Genau, ja, klar. Weil du halt ein Öhrchen dafür hast. Ja, klar. Ja, aber James Spader ist übrigens auch so ein Fall von Schauspielern, die ich halt, ich glaube auch ganz zu Anfang, in seinem zweiten, dritten Film habe ich den gesprochen. Und noch so zu den Zeiten, da war der auch noch ein völlig anderer Typ. Ja. So, wie hieß der noch schnell? Sex, Lügen und Video. Okay. Sex, Lügen und Video. danach und dazwischen habe ich ihn auch unheimlich oft nicht gesprochen und andere haben ihn gesprochen und jetzt spreche ich ihn wieder und manchmal spreche ich ihn nicht und so, da geht das hin und her. Das hat wahrscheinlich auch damit zu tun, dass er sich auch sehr verändert hat. Da hat mir nur unheimlich viel Spaß, mit ihm hat mir unheimlich viel Spaß Boston Legal gemacht und die Serie hat mir auch von der Produktion und allen anderen irgendwie viel gebracht, weil das war sehr witzig und sehr schön. Da habe ich mit Blacklist ein bisschen mehr Schwierigkeiten. Also ist nicht so ganz dein Fall. Das hat nichts damit zu tun, dass es manchmal knüppelhart kommt oder so, aber da geht es mir auch eher so, dass ich Sehgewohnheiten wiedersehe, die ich schon kenne, so von CSI oder irgendwie welchen amerikanischen Serien aus den letzten 15 Jahren. Und da sind viele so angeglichen, dass es auch, wenn du jetzt meinetwegen durchschalten würdest, hat das den Effekt, als würdest du Werbefernsehen sehen. Ich verstehe schon, was du meinst, ja. Danke, das meine ich echt ernst, das finde ich öde oft. Amerikanische Serien können so öde aussehen. Können, und ja. Das ging mir bei der auch so. Ja, das stimmt schon. Vielleicht hat sich's geändert. Manchmal sind ja auch von der Geschichte ziemlich harte Schinken dabei. Blacklist meine ich. Ja. Aber Boston Legal war einfach mit Shatner und mit Hartmut Neugebauer als Shatner, der auch Regie geführt hat. Wir haben irre viel gelacht und diese Plädoyers, die ich dann irgendwie manchmal über weiß ich nicht, über 10, 12 Drehbuchseiten ein Plädoyer gehalten habe, irgendwie wahnsinnig Spaß gemacht, weil es auch eben extrem gefordert hat. Und das hat irre Laune gemacht. Da habe ich einen sehr, sehr lieb gewonnenen James Spader. Wie schwierig ist das denn eigentlich, so einen Trailer zu sprechen? Weil das sind ja auch Szenen, da ist der Schauspieler in der Situation drin, ja. Und du musst dich da irgendwie ganz schnell reinfuchsen, ne? Ja, also das ging mir bei Interstellar war es ähnlich so. Da habe ich, glaube ich, auch vier Trailer gesprochen. Und als ich den Film gesehen hatte in London, da war, und danach kam irgendwie noch ein Trailer raus, den wir dann kurz vor dem Start des Films nochmal synchronisiert haben. Da kennst du natürlich alle anderen Szenen drumherum, davor, dahinter und warum diese Szenen sind, warum er so ein, warum weint der Mann oder warum lacht der Mann oder warum knallt er dem eine. Ja. Plötzlich werden irgendwelche Handlungsgeschichten oder dramaturgische Abläufe völlig klar. Und dann spielt sich natürlich auch anders. Als einfach so rausgegriffen. Zu Anfang ist es ja so, dass dann auch immer irgendwelche Peaks oder Highlights oder ganz besondere Szenen halt aneinander geschnitten werden. Genau. Ich stelle mir das auf jeden Fall schwierig vor. Richtig, hast du recht. Du bist selber Künstler, malst Bilder unter dem Pseudonym Ben Gash und hast auch eine Vergangenheit in der Musikbranche. Erfüllen dich diese Tätigkeiten und auch das Synchron? Ja, das ist natürlich eine ganz andere Art der Kreativität. Ne? Genau. Musik mache ich nicht mehr so, die habe ich gemacht. Ja, wie gesagt. Das läuft sich heute nur noch auf Gitarre oder Klavierspielen mit meinen Kindern. Und Malerei ist etwas, was ich immer gemacht habe und was auch läuft nebenher. Ist ein wunderschöner Ausgleich für mich. Punkt. Ist ein wunderschöner Ausgleich für mich. Und ich habe auch das Glück, dass ich auch verkaufe oder dass halt Leute meine Bilder wirklich mögen. Aber es ist natürlich etwas, was schön weg von irgendwelchen Synchronisationen oder es ist was anderes, obwohl sich auch in die Bilder manchmal filmische Sachen irgendwie reinschleichen. Du hast gesagt, True Detective hat dir sehr gut gefallen. Hast du durch deine Arbeit als Sprecher denn schon den einen oder anderen tollen Film oder eine Serie entdeckt, so für dich selber, so als Geheimtipp, wo du sagst, das habe ich mir danach oder davor angeguckt? Dadurch, dass ich es synchronisiert habe? Ganz genau. Aha. Ich glaube, da ist True Detective ein gutes Beispiel für. Also das ist zum Beispiel eine Serie, die ich ziemlich sicher mir auch angucken werde, wenn die nächste Staffel rauskommt, weil einfach die Macher toll ist. Aber ich bin kein großer Fernsehgucker, merke ich immer wieder. Nee. Ja. Eher so der Filmtyp. Ja, aber auch dazu fehlt mir irgendwie die Zeit. Also es ist einfach, es ergibt sich nicht so. Und es gibt halt auch nicht Nervensachen mit Werbeunterbrechung, unglaublich. Aber ich glaube, das ist ja auch der Trend. Ich würde dann eher mir sogar eine DVD kaufen. Ich glaube, ich habe mir von Californication neulich irgendwann mal, habe ich mir eine DVD gekauft von der Staffel. Ich hatte die nie gesehen, weil ich habe auch keinen Bock irgendwie auf 22.35 Uhr zu warten und dann es mir anzugucken. Aber ich denke, das ist auch wirklich der Trend, den es heute auch, den die meisten Leute eigentlich Serien sich so angucken. Genau das oder halt im Stream, also im Stream-Angebot. Ja, ja. Da kann man dann halt auch nacheinander jeden Abend sich seine Sendezeit selber machen. Ja. Und das ist auch so ein Ding, warum diese ganzen, sag mal, die qualitativ hochwertigen US-Serien ja nicht laufen in Deutschland, weil das wird dann irgendwie nicht mal eine Eventprogrammierung. Ich weiß nicht, ob du es weißt, aber Californication wurde auf RTL 2 gesendet von 22:30 bis 2 Uhr nachts oder so. Ja, genau, ja. Wurden die Folgen irgendwie am Stück eben runtergespult und dann wurde sich beschwert, Mensch, die Serie ist ja gar nicht so gut, die guckt ja keiner. Ja. So, und dann kennt die halt auch keine Sau. Und wenn man sich das dann mal auf DVD anguckt und dann noch am Stück sehen muss, das ist ja nicht so wie GZSZ oder sowas, wo man das dann anguckt und das ist immer wieder dasselbe Gelaber. Genau. Und man weiß auch nicht, welche Folge oder das es gerade ist, sondern man muss es wirklich von Anfang bis Ende gucken, um wirklich auch diese Staffel und die Geschichte auch nachzuvollziehen. Aber ich denke, das ist auch, Dinge finden ihre Sendezeit. Ich meine, ich kann mich erinnern, früher hieß Two and a Half Men, mein cooler Onkel Charlie und lief, glaube ich, um 14.25 Uhr oder fast in dem ersten Jahr oder schon. Keiner hat's geguckt und keiner hat's interessiert und erst als ProSieben ist dann ins Abendprogramm oder ins Vorabendprogramm, nee, es war schon Abend, ich weiß es nicht mehr genau, gehoben hat, wurde das plötzlich richtig cool. Genau, die haben das richtig beworben. Ja, du musst halt auch sehen, was hast du da? Und wenn du aus Zensurgründen sagen kannst, wir könnten das Californication aber erst nach 22 Uhr bringen, ja, dann musst du es halt irgendwie möglich machen, dass du das in einer gewissen Kontinuität zeigst, dass die Leute dranbleiben, aber die war auch nur eine halbe Stunde, ne, Californication. Manchmal hat man so das Gefühl, dass die Leute vom typischen Nachmittagsprogramm, dass die von solchen Sachen vielleicht überfordert sind, von so Sachen wie True Detective oder so. Auf jeden Fall. Also du meinst, das ist doch auch kein null Sendeplatz für True Detective. Aber ich meine ja auch einfach nur die Struktur. True Detective jetzt zum Beispiel könntest du senden jeden Tag in einer Woche um 20.15 Uhr. Wenn es gehen würde, noch am besten ohne Werbeunterbrechung, dann sind die Leute, glaube ich, sagen, oh, ich muss es morgen gucken. Ja. Und dann sagst du lieber, bleib die Woche dran und guck es dir an und gut ist, anstatt dass dann irgendwie eine Woche vergeht oder nächsten Monat sehen sie die nächste Folge oder irgendwas oder dass es halt an einer Stelle läuft, wo die völlig falschen Leute zugucken oder lieber vielleicht lieber nicht zugucken sollten. Hat man einen Artikel gelesen, da wurdest du verglichen mit Matthew McConaughey, dass du so Ähnlichkeit mit ihm hättest? Habe ich einen Artikel gelesen, ja, da war so ein Bild zum Vergleich mit dir und McConaughey. Also ich weiß mal, ich war in einer Talkshow eingeladen und da waren auf jedem Stuhl von der Talkshow war so ein Bild von der Person, die, also du weißt, was ich meine. Ja, ja, klar. Damit jeder sich auf den richtigen Platz setzt. Und auf meinem Stuhl lag ein Bild von David Duchovny. Ja. Naja, okay. Damit kann man leben. Ist aber lustig, oder nicht? Ja, fand ich schon. Das ist echt nicht schlecht. Cool. Könntest du dir denn vorstellen, einen ganz anderen Beruf auszuüben? Ja, glaube ich schon. Also was komplett Alltägliches, sag ich mal? Ich schätze, ich wäre Architekt geworden wahrscheinlich. Ich mag, oder halt Architekt, der nebenbei malt. Also da Architektur von mag ich sehr und ich habe eine Architektin geheiratet. vielleicht habe ich das dann auch auf die Weise kompensiert. Das sind ja auch zwei wirklich stille Berufe, wo man nichts mit der Stimme macht. Wo man nicht viel mit der Stimme macht, ja, hast du recht. Ja, also vielleicht hat das ja auch damit was zu tun, stimmt. Habe ich noch nie drüber nachgedacht. Aber mir fällt es auf, dass es halt oft so ist, dass mir den ganzen Tag wird mir zugehört, sitzen die Leute da, der Regisseur und der Cutter und alle und hören mir zu, wie ich irgendwie Texte sage und es wird konzentriert gearbeitet, alle sind immer still, wenn ich was sage. Da merke ich, manchmal habe ich ein Problem damit, wenn ich in meiner Familie was erzählen will und die Leute fahren mir was in den Satz rein, merke ich, genau, das ist der Unterschied zwischen Beruf und Privatleben, dass du einfach im Privatleben ein Vater bist und wo es uninteressant ist, ob ich klinge wie Neo aus Matrix oder Hank Moody oder Charlie Sheen, sondern da bin ich einfach nur ein, der irgendwie sagt, mach das nicht. Und da bin ich eben einfach nur die Stimme der Vernunft in der Familie. Es ist halt eine andere Wahrnehmung dessen, weißt du? Das meine ich, die Aufmerksamkeit auf das, was ich sage, ist in meinem täglichen Beruf irgendwie unheimlich groß. Oh, du hast dich, glaube ich, ein bisschen versprochen eben. Oh, da war das S war ein bisschen scharf oder so. Ja, ich mach's nochmal. Das bringt der Beruf eben mit sich, die Aufmerksamkeit dessen, was du von mir siehst. Gibt es Ratschläge, die du jemanden auf den Weg geben würdest, der ebenfalls Interesse daran hat, einmal Synchronsprecher zu werden? Ja, also man muss irgendwie schon auch eine Stimme, einen Bezug zu seiner Stimme haben, also gerne sprechen können, offen sprechen können. Und mein Rat wäre auf jeden Fall noch noch einen anderen Beruf auch zu lernen, abgesehen von Schauspieler. Und man muss, wie gesagt, man muss begabt sein und man sollte eine Schauspielausbildung machen, aber man sollte auch zusehen, dass man auch irgendwas anderes macht. Gibt es zum Abschluss noch etwas, das du der deutschen Fangemeinde mitteilen möchtest? Alles Gute. Nein, also eigentlich nur sagen, schön, dass es euch gibt, danke für die Fragen und schön, dass sich Leute dafür interessieren. Eigentlich das, was ich dir vorhin gesagt habe, dass ich auffällig finde, dass viele junge Leute sich halt für Synchron interessieren und Stimmen. Vielleicht liegt das daran, dass ihr so viel Hörspielkassetten gehört habt. Kann auch sein. Ja, so auch eine abends, große Hörspielfolge. Abends im Bett noch Kassetten. Hast du auch noch Kassetten gehört? Ja, klar. Ja, eben. Das ist so diese Ebene. Was ich klasse finde, weil ich meine, Radio ist heute auch was ganz anderes, oder? So, Radio ist heute für mich, wie ich es mitkriege, nur noch Werbung und Chartmusik. Jo, das ist ganz schlimm. Oder Berieselung im Laden. Aber früher war das halt eben auch so, als ich noch ein Kind war, da gab es dann irgendwelche Hörspiele oder so eine Reihe und dann hast du dich da unter die Bettdecke verkrümelt und ist da gruselig und da ging es eben nur um die Stimmen. Ja, das ist und ich schon... denke, da habt ihr, diese Generation, die mit Europakassetten groß geworden ist und so, also habt ihr auch viel von dieser Intensität oder der Dichte, die auch manchmal so eine Stimme vermitteln kann, aufgesaugt. Ja, das stimmt. Also das hat man schon gemerkt. Man konnte damals ohne Kassette auch nicht einschlafen. Und dann hat man sich auch immer gefreut, wenn man sich wieder für 5 Mark oder so eine Kassette kaufen konnte. Und ja, siehst du. Das war dann schon ein Highlight. Ich glaube, das ist es, was ich der Fangemeinde mitgeben kann, dass ich diese Art von Faszination halt schön finde. Und da kann ich nur denken, dass das alle meine Kollegen auch so sehen würden, weil es ist eben schön, wenn Leute zuhören. Ja, das ist auch etwas vielleicht, was ein bisschen verkommt auf der Welt. Das Zuhören. Das finde ich ist ein wunderbares Schlusswort, Tom. Also das hast du ja brillant gemacht. Danke. Ja, Benjamin, dann war es das auch mit dieser Ausgabe. Es ist sehr ausführlich geworden, was mich und hoffentlich auch die Community wirklich freut. Es war ein sehr interessantes Interview, hat mir persönlich sehr viel Spaß gemacht. Und danke nochmal, dass du dabei warst. Bitte, bitte. Und wir hören uns dann natürlich in der nächsten Ausgabe. Ihr dürft wie immer Fragen stellen an die Sprecher. Und mir natürlich, wenn es euch gefallen hat, auch eine positive Bewertung hinterlassen. Bis dahin, macht's gut und tschüss. Tschüss. Ich wollte dich ja zu Anfang, wollte ich dich eigentlich verarschen und mit einem sächsischen Akzent sprechen. Ich weiß, ich hab erstmal nichts gesagt, weil ich dachte, okay. Genau, und dann dachte ich, scheiße, er sagt nicht, bist du das noch oder so? Nein, nee, ich hab dich hängen lassen. Ich hab dich einfach hängen lassen. Weil ich hab's nämlich auch unheimlich oft schon andersrum erlebt, dass die Leute dann sagen irgendwie, das ist jetzt Benjamin Völz, ganz anders. Da dachte ich dann, ich müsste mal heute wirklich ganz anders klingen. Dann würden die Leute wahrscheinlich schon merken, dass wenn ich dann mit so einer völlig schrägen Synchronstimme mit irgendwas anderem, dass sie dann merken würden, dass ich eigentlich mit einer relativ normalen Stimme synchronisiere und gar nicht so abdrehe wie andere.